Heute mit Pastor Joseph Prince. Hüte dich immer nur, um Barmherzigkeit zu beten, denn du machst das zunichte, was Jesus getan hat. Wenn mein Sohn am Tisch sitzt und mich anschaut, Abba, er nennt mich Abba, darf ich dieses Brot berühren? Ist es? Darf ich? Nur durch deine Barmherzigkeit? Kann ich nur einen Bissen nehmen? Einen Bissen? Einen kleinen Bissen? Ich würde sagen, Liebling, komm her. Was hast du ihm beigebracht? Etwas stimmt nicht. Mein Kind hat eine verdrehte Vorstellung. Tatsächlich muss ich meinem Sohn beibringen, Danke zu sagen. Danke dem Herrn für das Essen. Danke deinem Papa für das Essen. Wir müssen ihnen Dankbarkeit beibringen. Wir müssen Christen beibringen, Dank zu sagen. Denn für viele Segnungen, die wir bekommen, danken wir nicht. Es ist okay, denn wir wissen, das ist unser Platz. Die meisten eurer Kinder sagen gar nichts, oder? Sie kommen runter und sagen, ja, essen. Mama, noch mehr! Das ist der Platz der Kinder. Wir verstehen nicht, was es heißt, in seinem Namen zu beten. Im Namen von Jesus zu beten bedeutet, in seiner Position, in seinem Stand. Sei dir bewusst, dass du genauso geliebt und akzeptiert bist wie Jesus. Das ist Beten in seinem Namen. Bis dahin hatte kein Jude so gebetet. Und Jesus sagt ihnen, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Es gab eine Veränderung. Einige Leute betrachten meine Schwerpunktsetzung auf Gnade und das Neue Testament. Sie sagen, Pastor Prince predigt Paulus. Er gibt Paulus einen höheren Stellenwert als Jesus. Weißt du warum? Weil sie behaupten, ich behandle die vier Evangelien als irrelevant. Ich habe nie gesagt, sie seien irrelevant. Ich sagte, sie haben ihren Platz und ich predige viel aus dem Alten Testament. Durch das Neue kannst du das Alte herausarbeiten, die Schätze des Neuen und Alten. Amen. Das Neue ist im Alten verborgen. Das Alte ist im Neuen geoffenbart. Im Alten ist das Neue versteckt. Im Neuen wird das Alte enthüllt. Wenn du das Neue kennst, enthüllt es das Alte. Ich glaube den Worten von Jesus in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Aber man muss sie im Zusammenhang lesen. Als er als Mensch kam, gab es vieles, was er nicht sagen konnte. Jesus selbst sagte kurz vor Ende seines Dienstes, ein paar Stunden vor seiner Kreuzigung im Obergemach, nach allem, was in seinem Dienst passiert ist, nach all den Kapiteln, nach seinem ganzen Erdenleben, sagte er, es gibt vieles, das ich euch sagen möchte. Aber ihr seid noch nicht bereit. Aber wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Mit anderen Worten, alle Worte von Jesus, auch die Bergpredigt, müssen übersetzt werden. Sie ist für uns, ja, aber sie muss richtig eingeordnet werden, denn Jesus predigte seinen jüdischen Landsleuten. Wie zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe. Jesus sagte zur kanaanäischen Frau, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Ist das heute noch anwendbar? Nein! Jetzt ist sein Heil für die ganze Welt. Stimmt's? Ein anderes Beispiel. Vor dem Kreuz, bevor er starb, sagte Jesus, dass man vergeben muss, um Vergebung zu erlangen, damit der Vater vergibt, richtig? Okay, wenn ihr nichts sagen wollt, will ich auch nichts sagen. Versuchen wir es noch einmal. Was hat Jesus gesagt? Das Gesetz galt auch noch in der Zeit der Evangelien, in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und was hat Jesus da gesagt? Obwohl es nicht in allen Evangelien steht. Was sagte er? Vergib, damit Gott dir vergibt. Aber als Paulus in den Briefen an die Epheser und Kolosser schrieb, sagte er, vergib, weil Gott dir bereits vergeben hat. Die Motivation ist eine andere. Und es geht nicht darum, Paulus gegen Jesus auszuspielen. Nein, das sind die Worte von Jesus, bevor er starb und wieder auferstand. Und Paulus' Worte in Epheser, Kolosser und Galater sind nicht Paulus' Worte, sondern die Worte des erhöhten Christus, der zur Rechten des Vaters sitzt und Paulus die Worte gab. In Matthäus, Markus, Lukas und Johannes stehen die Worte von Jesus auf der Erde, als er als Messias den verlorenen Schafen des Hauses Israel diente. Der größte Teil davon ist heute noch für uns anwendbar. Ja, merkt euch, ich sagte, vieles davon ist auch heute noch anwendbar, aber es muss im Licht des Neuen Testaments interpretiert werden. Paulus' Worte sind nicht seine eigenen Worte. Es sind die Worte von Jesus, nachdem er gestorben, von den Toten auferstanden und verherrlicht zur Rechten des Vaters aufgestiegen ist. Und er hat Paulus berufen. Und deshalb sagt er im Obergemach, ich habe euch noch viele Dinge zu sagen. Der Heilige Geist, und ich glaube, er deutete auch auf Paulus Dienst hin, wird euch die Wahrheit offenbaren, die ihr jetzt noch nicht fassen könnt. Der Schwerpunkt liegt also hier, ohne dass ich das Alte Testament oder Matthäus, Markus, Lukas und Johannes ignoriere. Nein, ich lehre viel aus diesen Büchern und aus dem Alten Testament. Ich habe euch gerade den Zweck von Lukas und Matthäus erklärt. Aber ich sage nur, wenn man das Neue Testament versteht, den neuen Bund versteht, erschließt es die Schätze des Alten. Warum vergibst du also heute? Unter dem Gesetz gilt, vergibst du nicht, wird dir nicht vergeben. Stimmt das? Unter dem Gesetz? Ja, aber das bringt jeden zu dem Punkt zu sagen, Mann, wenn Jesus das gesagt hat, dann möchte ich das umsetzen. Aber eben habe ich mich über meine Schwiegermutter geärgert. Was passiert jetzt? Weißt du, du vergibst ständig und durch das Gesetz wird die Sünde erkannt. Aber heute, wenn dir bewusst ist, wie sehr Gott dich geliebt und dir vergeben hat, dann vergibst du. Warum? Weil Gott dir vergeben hat. Wir brauchen Prediger, Lehrer und Seelsorger, die vermitteln, wie sehr dir vergeben ist. Wenn Menschen wissen, wie sehr sie geliebt und wie sehr ihnen vergeben ist, werden sie vergeben. Der Grund für den Mangel an Vergebung in der Gemeinde liegt nicht am Mangel an Predigten über Heiligkeit. Der Grund für den Mangel an Vergebung in der Gemeinde liegt daran, dass die Liebe Gottes und die Vergebung Gottes nicht in ihrer vollen Tragweite gepredigt werden. Hilft euch das weiter? Halleluja. Je öfter wir Vater sagen, desto mehr wissen wir, dass Gott unser Gebet erhört. Du musst dir dessen bewusst sein. Hast du die innere Zuversicht, dass er deine Gebete erhört? Oder rufst du Gott wie aus der Ferne zu, Vater, Vater Gott? Dann versuchen wir, unsere Freunde zu beeindrucken, indem wir rufen, El Shaddai, El Elyon. Die Namen Gottes zu kennen, ist wunderbar. Auch ich lehre über die Namen Gottes des Alten Testaments. Und ich glaube, dass sie auch heute noch relevant sind, ja. Aber der Name, den Jesus offenbaren wollte, ist Vater. Wie der Junge im Video, der Abba ruft. Das ist an sich schon ein Gebet. Es berührt direkt das Herz, wenn er ruft Abba. Mein Sohn nennt mich Abba. Der Grund dafür ist, dass ich das vor vielen Jahren erkannt habe, als ich im Neuen Testament las, dass wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben, durch den wir Abba Vater rufen. Ich dachte, okay, mein Sohn wird mich Abba nennen, damit er, wenn er die Bibel liest, den Teil über Abba mit mir in Verbindung bringt und die Liebe des Vaters spürt. Ich fragte ihn gestern, über welches Thema soll ich morgen predigen? Ich hatte meine Predigt schon vorbereitet. Er sah mich an und sagte zum ersten Mal, Paulus. Predige über Paulus. Normalerweise sind es Elia, Jona, Mose. Aber diesmal sagte er Paulus. Und ich hatte vor, auf das einzugehen, was Paulus vom Herrn empfangen hatte. Zunächst einmal eine Frage. Wer wurde zuerst gerettet, Petrus oder Paulus? Wer wurde zuerst gerettet, Petrus oder Paulus? Wer war es? Petrus, richtig. Petrus wurde zuerst gerettet, Paulus wurde später gerettet. Tatsächlich erst nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus. Paulus wurde buchstäblich von seinem hohen Ross geholt, auf dem Weg nach Damaskus. Der Herr erschien ihm vom Himmel. Petrus kannte den irdischen Jesus. Aber Paulus begegnete erst dem verherrlichten Christus. Also, was bedeutet es, nicht gemäß dem Evangelium zu leben? Ich möchte euch etwas zeigen, das so alltäglich scheint, aber es steht in den Briefen des Paulus für uns alle zu lesen. Gibt es einen Fall, in dem Paulus, der nach Petrus gerettet wurde, Petrus zurechtwies? Paulus wies Petrus zurecht. Bei welcher Gelegenheit? Hatte Petrus eine große Sünde begangen? Hatte er Pornos geschaut? Hat er jemanden geschlagen? Was hat er gemacht? Was hat er getan? Hat er seine Schwiegermutter geschlagen, weil sie geheilt wurde? Was war hier das Problem? Es ging ums Essen. Ich will die Geschichte einmal aus Galater vorlesen, und dann werden wir die Wahrheit hier sehen. Doch als Petrus nach Antiochia kam, musste ich ihm offen entgegentreten und ihn ernsthaft zur Rede stellen, denn was er tat, war falsch. Nach seiner Ankunft hatte er zunächst noch mit den Gläubigen, die unbeschnitten waren, zusammen gegessen. Als jedoch einige jüdische Freunde von Jakobus eintrafen, Jakobus ist ein jüdischer Anführer in Jerusalem und ein leiblicher Bruder von Jesus, hatte er nicht mehr den Mut dazu, weil er die Missbilligung der jüdischen Gläubigen scheute. Daraufhin verhielten sich die anderen Juden genauso, wie heuchlerisch. Und sogar Barnabas ließ sich von ihnen beeinflussen. Als ich sah, dass sie sich nicht an die Wahrheit der Botschaft Gottes hielten, sagte ich vor allen anderen zu Petrus: Wenn du als gebürtiger Jude die jüdischen Gesetze hinter dir gelassen hast und wie ein Nichtjude lebst, warum verlangst du dann von diesen Nichtjuden, die jüdischen Gesetze zu befolgen, die du aufgegeben hast? Du und ich, wir sind Juden durch Geburt, keine gottlosen Menschen wie die aus den anderen Völkern. Und doch wissen wir, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind zum Glauben an ihn gekommen, damit wir durch diesen Glauben von Gott angenommen werden und nicht etwa, weil wir dem Gesetz gehorcht haben. Denn durch das Befolgen des Gesetzes wird niemand vor Gott gerecht. Aber wisst ihr, worum es bei der ganzen Sache ging? Um Essen. Essen, um kantonesische Brötchen mit Barbecue-Schweinefleisch. Es muss so gewesen sein, dass Petrus mit den Heiden aß und dann hörte, wie jemand sagte: Hey, Jakobus kommt mit seiner Gruppe aus Jerusalem. Oh, oh. Dann hat er sich von den Heiden getrennt. Das ist Heuchelei. Hört ihr, Leute? Aber was mich wirklich berührt hat, war dieser Satz in Vers 14. Als ich sah, dass sie sich nicht an die Wahrheit der Botschaft Gottes hielten. Auch bei deinem Essen, wenn du dich verhältst, als ob du noch unter dem Gesetz stehst. Oh, ich esse kein Schweinefleisch. Du isst kein Schweinefleisch aus hygienischen Gründen, das ist okay. Ich esse kein Schweinefleisch, weil im Gesetz steht: Lieber Christ, du musst keine Angst vor dem Gesetz haben. Denn du stehst nicht mehr unter dem Gesetz. Siehst du, es ist so. Es gibt keinen Kompromiss, selbst beim Essen. Eine wortgetreuere Bibelübersetzung gibt Vers 14 so wieder. Statt, dass sie sich nicht an die Wahrheit der Botschaft Gottes hielten, steht da: Aber ich sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums. Nicht richtig wandelten. Das ist genauer, denn im Griechischen ist es das Wort orthopädos. Nicht richtig wandelten, orthopädos. Wie in Orthopädie. Unser Wort Orthopädie leitet sich davon ab. Wörtlich bedeutet es, aufrecht zu gehen, richtig zu wandeln. Was ist das richtige Wandeln nach dem Evangelium? Das ist wichtig. Es gibt eine Zusage im Alten Testament, die besagt: Wer richtig wandelt, dem versagt Gott nichts Gutes. Gott wird denen, die richtig wandeln, nichts Gutes vorenthalten. Stimmt's? Was ist also heute richtiges Wandeln? Gemäß der Wahrheit des Evangeliums zu leben. Sich auch beim Beten seiner Gerechtigkeit bewusst zu sein. Ich rede nicht von Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit entsteht, wenn man die Gerechtigkeit, die Gott gibt, nicht annimmt. So muss man sich selbst die Gerechtigkeit schaffen, was viele Sünder versuchen. Gott hasst Selbstgerechtigkeit. Richtig zu wandeln bedeutet zu glauben, dass du geliebt bist. Zu glauben, dass alle deine Sünden vergeben sind. Zu glauben, dass du, wenn du betest, Gott so nahe bist. Und dass, wenn du betest, es ist, als ob Jesus betet. Das bedeutet es, im Namen von Jesus zu beten. Das ist richtiges Wandeln. Heute, wenn du ein Gebet des Alten Testament betest: O Gott, o Herr, höre mein Gebet. Das ist wirklich ein Gräuel. Warum? Weil du dich verhältst, als ob du ein Sünder bist, der um Erbarmen fleht. Ich will damit nicht sagen, dass wir kein Erbarmen empfangen. In der Bibel steht, dass wir mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden. Es gibt immer noch Gnade und Barmherzigkeit für uns heute, um uns die tägliche Hilfe zu geben, die wir brauchen. Aber ich sage, dass so, wie du vor Gott bist, du ihm nicht näher sein kannst, als du es in Christus bereits bist. Ist das nicht gut? Jetzt möchte ich das Ganze abschließen. Es gibt diese Verwirrung. Den Christen, den Gläubigen, den Gerechten predigen wir Sünde. Und es gibt Botschaften, die für den Sünder bestimmt sind. die wir an den Gläubigen richten. So kommt der Gläubige nie aus diesem Sündenbewusstsein heraus. Wir predigen den Gläubigen das Gesetz. Durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Und der Gläubige steigt nie zu seinem Potenzial auf. Jetzt möchte ich damit schließen. Es ist sehr wichtig, dass ihr das versteht. In der Bibel steht, dass Jesus ein einziges Opfer gebracht hat. Wie viele von euch glauben, dass er sich ein und für allemal geopfert hat? Die Bibel sagt, es hat nur ein einziges Opfer gebraucht. Hebräer 10, Vers 11. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Jeder Priester steht, er verrichtet täglich und er bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber, Jesus Christus, hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, sagt es dreimal, ein einziges Opfer. Auch wenn ihr es dreimal sagt, ist es noch immer ein einziges Opfer. Vergesst das nicht. Es ist ein einziges Opfer für Sünden. Wie lange? Für immer. Im Vergleich zum täglichen Dienst, zum wiederholten Opfern, musste Jesus nur ein einziges Opfer darbringen. Und dessen Wirksamkeit gilt für immer. Anstatt täglich zu stehen, hat er sich hingesetzt. Seine Arbeit ist vollendet. Was ist also das Ergebnis? Vers 1 verrät es uns. Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen? Wenn diese Opfer im Alten Testament wirksam wären, wenn das Blut von Stieren und Böcken einmal gewirkt hätte, gäbe es keine Notwendigkeit, sie wiederholt darzubringen. Wären die Opfer brachten, gereinigt gewesen, hätten sie kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt. Richtig? Hat das einmalige Sündenopfer von Jesus uns für immer gereinigt? Hat es Wirkung gezeigt? Wer von euch stimmt zu, dass es gewirkt hat? Wir sollten also was haben? Kein Bewusstsein von Sünde mehr. Lese ich eine andere Bibel? Seht ihr alle, was ich zeige? Lesen wir die gleiche Bibel? Es ist doch die Bibel, nicht wahr? Es scheint, als würde das Neue Testament uns sagen, dass wir, indem wir ohne Sündenbewusstsein leben, das würdigen, was Jesus getan hat. Stimmt's? Aber stellen wir uns vor, ein Sünder prahlt, ich bin in Ordnung, ich brauche Jesus nicht, ich bin ganz okay, ich glaube nicht, dass ich ein großer Sünder bin. In solchen Fällen bringt man das Gesetz ins Spiel. Er behauptet, er habe nie Ehebruch begangen. Dann fragt man ihn, ob er jemals eine Frau begehrt hat. Er sagt, er habe nie gemordet. Dann konfrontiert man ihn, hat er jemals Hass empfunden? Durch das Gesetz erlangt man die Erkenntnis der Sünde. Unter dem Gesetz ist es wahr. Da muss man Menschen Sünden bewusst machen, damit sie erkennen, dass sie einen Erlöser brauchen. Das ist der Zweck der Propheten im Alten Testament, die Menschen an den Punkt zu bringen, an dem sie sich selbst aufgeben. Auch in einigen Predigten von Jesus sieht man, dass er sie an ihr Ende bringt. Doch unter der Gnade, Sündenbewusstsein zu haben, heißt, zu sagen, dass die Zahlung nicht geleistet wurde. Du musst den Wert von Jesus Christus erkennen. Du musst seinen unschätzbaren Wert vor dem Vater kennen. Es ist, als ob Gottes Liebe für seine Gerechtigkeit bezahlt. Wegen unserer Sünde schulden wir Gott Ehrfurcht, Gehorsam, Heiligkeit und Anerkennung seiner Göttlichkeit. Als Geschöpfe sind wir Gottes Schuldner. Wir haben Gott seiner Herrlichkeit beraubt. Aber stattdessen kam Jesus und leistete die Zahlung an Gott. Er hat mehr als genug bezahlt. Das ist zwar eine eher schlechte Illustration, da sein Wert unermesslich ist, aber er hat quasi für deine Sündenschuld, die $100,000 beträgt, 1 Million gezahlt. In gewissem Sinn ist Gott durch das, was Jesus tat, ein Gewinner geworden. Deshalb heißt es im Neuen Testament immer wieder, viel mehr, viel mehr. Was Jesus tat, ist viel mehr als das, was Adam tat. Und wenn uns die Wahrheit klar, unmissverständlich, und rein verkündet wird, bedingungslos, wenn das reine Evangelium gepredigt wird, dann treten wir mutig vor Gott. Wir kommen zu Gott und sagen, Vater, ich danke dir. Danke, dass du mich liebst. Und du wirst nicht mit einem dienenden Geist zu Gott kommen, keinem Geist der Knechtschaft. Du kommst zu Gott wie ein Sohn. Abba, danke. Danke, Abba. Und Abba, während ich hier bin, danke ich dir für das Brot der Heilung. Das Brot der Kinder, von dem Jesus sprach, steht für Heilung. Die Tochter der Frau wurde geheilt. Ich nehme das einfach an, Vater. Je mehr du von ihm annimmst, desto glücklicher macht es ihn. Warum? Weil Glaube die Hand ist, die empfängt. Die häufigste Rüge von Jesus an seine Jünger lautet: O ihr Kleingläubigen! O ihr Kleingläubigen! Warum? Weil Liebe die Hand ist, die gibt. Und Glaube die Hand ist, die empfängt. Wenn du das verstehst, wirst du gesegnet sein, du wirst ermutigt sein. Selbst seine Tadel sind ermutigend. Was bedeutet es, wenn er dir sagt: O du Kleingläubiger? Er sagt damit: Ich bin so voll. Warum nimmst du so wenig von mir? Ich bin so fähig. Ich bin so mächtig. Warum vertraust du mir so wenig? Oh, was für eine Ermutigung, dass selbst seine Tadel ermutigend sind. Also gehst du zu Gott und hast keine Angst. Du sagst: Gott, danke, Vater, dass du mich liebst. Vater, im Namen von Jesus, diese kommende Woche, Herr, du kannst Gott um alles bitten, was du willst, und darauf vertrauen, dass du ihm so nahe bist wie Jesus. Wenn du dich wie ein Sünder benimmst, so tust, als wärst du demütig und dergleichen, ist es ein Greuel, denn du gibst vor, etwas zu sein, das du nicht bist. Verurteile den Gerechten nicht. Verurteile dich selbst nicht, das ist ein Greuel. Habt ihr heute etwas gelernt? Gebt Gott das Lob und die Ehre. Amen. Amen. Halleluja. Thank you, Lord. Danke, Herr. Ich will jetzt ein Gebet für dich sprechen, im Namen von Jesus. Und ich glaube, dass Gott in dieser kommenden Woche etwas Großes für dich tun wird, denn es bricht eine Offenbarung durch. Ich spüre es in meinem Geist, und der Grund, warum du betest, ist nicht, um Gott nahe zu sein. Du betest, weil du ihm bereits nahe bist. Du nutzt deine Position des Einflusses, sogar bei Gott, deinem Vater. Du nimmst deinen Platz als Sohn oder Tochter Gottes ein. Indem du betest und anbetest, erklärst du deine Liebe und deine Wertschätzung für ihn, weil du ihm nahe bist. Du bist ihm näher als Daniel, näher als Elia. Du bist näher als David, näher als Elisa. Du bist näher als Mose, näher als Jona. Du bist näher als jeder im Alten Testament. Deshalb sagt Jesus, dass der Geringste im Reich Gottes größer ist als Johannes der Täufer, der größte aller Propheten. Deine Position ist größer als die eines jeden Propheten im Alten Testament. Du bist ein Sohn, sie waren nur Diener. Kinder Gottes, nutzt jetzt eure Position. Wenn ihr betet, seid euch dessen bewusst. Warum nicht jetzt gleich, im Geist der Sohnschaft? Zunächst aber ein kurzes Wort an die, die sagen: Pastor, ich bin mir nicht sicher, ob ich gerettet bin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein Kind Gottes bin. Lieber Zuschauer, du bist genau derjenige, für den Jesus kam. Jesus liebt dich so sehr, und alles, was du tun musst, ist zu erkennen: Ich bin ein Sünder. Gib das zu, mach nicht erst schlechte Erfahrungen, ehe du schließlich zugibst, dass du ein Sünder bist. Sobald du zugibst: Ich bin ein Sünder, sagt Jesus: Kein Problem, ich bin dein Retter. Ich kam, um für Sünder zu sterben. So wirst du wiedergeboren. So wirst du gerecht, indem du zuerst bekennst. Dies ist das Bekenntnis deiner Sünden. Ich bin ein Sünder. Also, wenn das auf dich zutrifft, bete jetzt mit mir. Sag: Himmlischer Vater. Bete mit mir. Himmlischer Vater, ich bin ein Sünder. Aber ich danke dir, dass Christus für Sünder starb. Am Kreuz trug Jesus meine Sünden, nahm mein Gericht auf sich und starb an meiner Stelle. Und du hast ihn von den Toten auferweckt. Danke, Vater. Jesus Christus ist mein Herr und Retter. Und du hast ihn zu meiner Rechtfertigung auferweckt. Danke, Herr. Im Namen von Jesus. Vater, ich danke dir. Amen. Ich lobe dich. Steht auf zu eurem Segen. Wenn ich dich segne, dann nicht auf die Art, als ob ich hoffe, Gott würde deine Seele streicheln. Ein Kollege mag zu dir kommen und dich um Gebet bitten, weil er meint, dass es tröstlich sei, in einer schwierigen Zeit zu beten. Oder vielleicht bietest du an, für ihn zu beten, und er erwidert: Ja, es ist sehr tröstlich. Aber ich will dich nicht nur trösten. Ich will dafür beten, dass Gott mit seinem Wunder eingreift. Gott soll dir ein Wunder schenken. Ich bete für ein echtes Wunder. Das wird viele Türen für dich öffnen. Die Welt sucht nach Gewissheiten, nach Sicherheit. Und wir können zuerst sicher sein, dass Gott uns liebt. Wir wissen und glauben an die Liebe, die Gott für uns hat. Danke, Herr Jesus. Hebt eure Hände, hier und überall, wo dies jetzt gerade gesehen wird. Söhne und Töchter des Allerhöchsten, wir entwickeln uns, wir wachsen. Ja, wir lernen im Alltag heilig und siegreich zu sein. Aber vergesst dabei nicht, dass ihr in Gottes Augen bereits mit der Gerechtigkeit Gottes in Christus gerecht seid. Wenn ihr also betet, fühlt keine Distanz. Das wäre heuchlerisch, ein Greuel. Betet mit der Gewissheit, Vater, wissend, dass ihr ihm ganz nahe seid, fühlt seine Umarmung. Wenn ihr betet, dann als Kinder Gottes, nicht als Diener, nicht wie ein Prophet des Alten Testaments, der Gott bittet. Ihr habt eine ganz andere Beziehung. Ihr dürft wissen, dass ihr mit derselben Liebe geliebt werdet, mit der der Vater Jesus liebt. Wollt ihr das ab heute tun? Der Herr segne euch und eure Kinder in dieser kommenden Woche. Der Herr segne euch und eure Lieben. Der Herr lasse sein Angesicht auf euch leuchten. Und der Herr selbst bewahre euch und eure Familien in dieser Woche vor aller Gefahr, Schaden und allem Bösen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch, sein strahlendes, schönes Angesicht. Er lächle euch diese Woche durchgehend an und schenke euch und euren Lieben seinen Shalom, Frieden, Wohlbefinden und Gesundheit in jedem Lebensbereich. Im Namen von Jesus. Und alle sagen Amen. Gott segne euch.